Einen Augenblick lang taucht damals im äußersten Nordwesten Deutschlands eine große Aussicht auf. Das Grenzland Flandern, seit 1297 dem Reiche entfremdet, kann zurückgewonnen werden. Die tapferen Flanderer haben in der Brügger Frühmette die übermütigen Franzosen getötet, und als aus Frankreich ein Ritterheer zur Rache heranrückte, sind die Bürger von Brügge und Ypern in der berühmten Sporenschlacht bei Kortrijk die Sieger geblieben. 20.000 Franzosen fallen, die Flanderer erbeuten 700 goldene Sporen. Aber der deutsche König erscheint nicht, das Grenzland in Schutz zu nehmen, und so können die Franzosen zwei Jahre später wiederkehren und 1304 ihre Macht in Flandern von neuem aufrichten. Der deutsche König ist leider im Südosten festgehalten. Durch das Aussterben des Hauses der Arpaden in Ungarn 1301 drohen gefährliche Machtverschiebungen. König Albrecht muss mit seinem Schwager Wenzel von Böhmen ein ernstes Wort sprechen. Der Böhme, vom brennenden Ehrgeiz erfüllt und hochfliegenden Plänen hingegeben, dehnt sich in bedenklicher Weise aus. Er hat schon früher das Reichsvikariat für Meißen, das Pleißnerland und Osterland erlangt, nun gewinnt er die Herzoge von Beuthen, Teschen und Oppeln für sich, erobert 1291 Krakau und lässt sich 1300 in Gnesen zum König von Polen krönen. Als er im gleichen Jahr die Wahl seines Sohnes Wenzel zum König Ladislaus V. von Ungarn durchsetzt, hat er eine Machtfülle erreicht, die als nahe Gefahr die Loslösung Böhmens aus dem Gefüge des Reiches erscheinen lässt. Albrecht rückt mit einem Heere gegen den unzuverlässigen Schwager vor. Er geht geradewegs auf das wichtige Kuttenberg, die Silberstadt Böhmens, los. Aber Wenzel kann sich durch sein Geld gewaltigen Zuzug auch aus dem Norden des Reiches erkaufen, so dass der Habsburger keinen entscheidenden Schlag wagen kann. Immerhin muss der Böhme auf Polen verzichten und die deutsche Oberherrschaft anerkennen. Im nächsten Jahre stirbt er, erst 34 Jahre alt, durch seine Ausschweifungen eines frühen Todes. Sein Sohn kann sich in Ungarn gegen Karl Robert von Anjou, den Kandidaten des Papstes, nicht behaupten, und so ist der Traum des Großböhmischen Reiches zerstoben. Ein Jahr später, 1306, wird Wenzel III. Ermordet. Mit ihm ist das Haus der Przemyslinen erloschen. Albrecht erklärt Böhmen für ein erledigtes Reichslehen und belehnt seinen Sohn Rudolf damit. Gelingt es diesem, hier Fuß zu fassen, dann ist die Zukunft der Habsburger gesichert, dann kann sie niemand mehr von der deutschen Krone fernhalten. Da naht der erste Misserfolg. Als Rechtsnachfolger König Adolfs will Albrecht auch Thüringen und Meißen an sich ziehen. Aber der königliche Feldhauptmann erleidet gegen Friedrich den Freidigen und Dietzmann eine Niederlage. Als Albrecht vom Rheine herbeigeeilt im Bunde mit den Städten eingreifen will, entgleitet ihm durch den unerwarteten Tod seines Sohnes Rudolf das eben gewonnene Böhmen. Heinrich von Kärnten wird von den Böhmen zum König gewählt und damit sind für Albrecht zunächst sowohl Thüringen wie Böhmen verloren. Auch am Rhein gibt es neuen Kampf. Die alten, gedemütigten Erzbischöfe sind weggestorben und die neuen Herren zeigen sich aufsässig. Nicht nur der Papst, sondern auch der König von Frankreich und der Graf von Württemberg stehen nun zu den Feinden Albrechts. Dieser weilt in seinen schweizerischen Stammlanden mitten in gewaltigen Rüstungen für den Kampf. Vor dem Aufbruch zur großen Entscheidung wird nun der König durch seinen Neffen Johann im Bunde mit den missvergnügten schweizerischen Adligen Eschenbach, Palm und Wart nach Übersetzung der Aare im Hohlweg, der nach Brügg führt, ermordet. Der Neffe Johann ist in die Geschichte unter dem Namen Johann Parricida, das heißt der Vatermörder, eingegangen. Johann ist der Sohn jenes Rudolf, der 1283 von der Regierung der österreichischen Herzogtümer zurücktreten musste, weil die Stände keine Doppelherrschaft wünschten. Dieser sollte damals entschädigt werden, war aber vorzeitig gestorben. Der kleine Johann wurde nun von seiner böhmischen Mutter Agnes mit Verbitterung gegen den hartherzigen Oheim Albrecht erfüllt, der nichts tue, seine Verpflichtung einzulösen. Vollends um Böhmen fühlt sich der Jüngling betrogen. Um alles im Leben habe ihn der unersättliche Albrecht gebracht. Noch am Morgen des 1. Mai 1308 hat er vergebens sein Recht erbeten und an dessen Stelle Vertröstungen und Geschenke erhalten, an denen ihm nichts liegt. Nun erstickt der Hass jede Besinnung und am selben Nachmittag bereits geschieht die Mordtat an dem ahnungslosen Albrecht, der bei dem Überfall noch den Neffen um Hilfe anruft. So sinkt der 60-jährige König, an dessen Leben sich die letzte Hoffnung auf eine Wiedererhebung des deutschen Königtums knüpfte, am Vorabend des großen Entscheidungskampfes in den er für die Rechte der Krone im Bund mit den deutschen Städten eingetreten war, ins Grab. Sein Mörder lebt, nach Rom geflohen, noch einige Zeit als Mönch und Häftling, bis er im Jahre 1313, erst 23 Jahre alt, stirbt. Einer von den einer grauenhaften Strafverfolgung verfallenen Verschworenen, Ward, wird aufs Rad geflochten und hat 3 Tage zum Sterben gebraucht, von seiner Gattin, dem schuldlosen Opfer, bis zuletzt getröstet. Gewiss einer der tüchtigsten unter den deutschen Königen hat Albrecht für die Rechte der Krone gestritten, auch dort, wo er allzu begierig nach der Mehrung seiner Hausmacht griff. Mit seiner Gemahlin Elisabeth lebte der sonst kühle und harte Mann in einer glücklichen, mit 21 Kindern gesegneten Ehe. Von seinen Söhnen haben ihn Friedrich, Leopold, Albrecht, Otto und Heinrich überlebt. Keiner kann ihm auf dem Throne nachfolgen. Auch diese Aussicht zur Neufestigung der deutschen Krone durch die Vererbung in der Königsfamilie hat die wahnsinnige Tat des Parricida vernichtet. Französische Ansprüche tauchen nun bei der Königswahl auf. In Renze kommt es nach 8 Monaten der Beratung endlich zur Wahl des Grafen Heinrich von Luxemburg, eines tapferen und frommen Kriegsmannes, für den besonders sein Bruder Balduin von Trier und der alte Intrigant Peter Aspelt von Mainz eingetreten sind. Der Erwählte steht dem französischen König sehr nahe. Er ist von diesem zum Ritter geschlagen worden, er spricht Französisch mehr als Deutsch. Heinrich der VII. Von 1308 bis 1313 muss einen harten Preis für seine Wahl zahlen. Er muss den Erzbischöfen die widerrechtlichen Zölle erlauben und den Zollverlust aus der albertinischen Zeit nachzahlen. So sehen wir die unseligen Totengräber der deutschen Kaiserherrlichkeit des Mittelalters wieder eifrig am Werk, für sich aus dem Thronwechsel Vorteile herauszupressen.